Gleis Nummer 3. Dort rast ein Zug vorbei. Auf seiner Anzeige dort, wo sonst wird angezeigt der Zielort, steht nunmehr nur nicht einsteigen, es ist ein Aussteigzug. Ein Aussteigzug zum Entfliehen vor seinem Leben mit einem festen Windzug und einem leichten Regen. Kann er dir den Ausgang zeigen, ohne nur ein bittendes Wort? Kennt er deinen Zielort, dort wo du aussteigen willst, dort wo du als Außenseiter giltst? Die Fenster und Türen weit offen, durch deine Gedanken zieht ein Hoffen. Du hörst zwei Ansichten sich zoffen. Die Fetzen fliegen und bleiben auf deinem Gehirn liegen. Weich sind sie darauf gelandet, und obgleich es einem Wunder gleicht, siehst du dich dennoch gestrandet im Sand wie Sand zu weich. Ein Ende, ein Ende, süß wie Schokolade, wie Schokolade, zart wie Seide und zart wie Steine. Zeigt es mit dem nackten Finger auf dich und sein Ziel! Das Ende möchte von dir und mir bei weitem nicht so viel wie das Leben mindestens will. Der Zug fährt ein und über dich, der Fahrer atmet ein, du aus. Doch kümmert ihn nur sein Zug, um dich sorgt er sich nicht. Du bist gebettet auf einem Feld von Rosen. Die Menschen um dich jammern Worte, du wartest, dass das eine Wort verrottet. Leben heißt es, Albtraum der Wirklichkeit. Ich habe es gelebt, habe erlebt, was Wirklichkeit wirklich ist. Deshalb entscheide ich mich für denselben Weg wie du. Denn fehlerhaftes Denken hat die Wirklichkeit klarer gemacht. Und ich bin wie du. Aus diesem Traum erwacht.